Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik. Jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr mit aktueller Musik bei FSK 93,0 oder 101,4 im Kabel-Megahertz oder als Livestream empfangbar weltweit unter der Webadresse www.fsk-hh.org. Die Klingding-Sendung heute mit aktuellen Tracks, aktueller Musik. Und zwar Tracks von, ich zähle mal auf, lange Namensliste: Stephen Cohen Elias, Donald Sehrfield, Rogio Bolaños, Anna Korsum, Alice Purton, Hannah Hartmann, Linda Jankowska, Lee Fraser, Ute Wassermann, Felix Blume, Karl-Heinz Essel, Adrian Pereira, Ruben Matthias Santorsa, Thorsten Papenheim, Johannes Tröntle, Axel Haller, Forb Graham, Rose Drucker, Catherine Winterstein, Ashley Gordon, Francesca McNeely, Kevin Frenette, Ryan McGuire, Luther Gray, John Russell, E. Jason Gibbs, Chips, Natascha Muslera, Michel Doneda, Jacques Demier und Hans Koch. Die Tracks wurden gefunden von Gerd Vierkürt und Heiner Metzger. Ich bin heute auch im Studio, der Letztgenannte, und moderiere die Sendung. Ja, durch die Ausgangssperre ist es ein bisschen schwierig, hier zu zweit zu sitzen. Und wir hörten am Beginn einen Track von Stephen Cohen Elias, komponiert mit dem Titel Multi-Counter Speechless, performt von Rogio Bolaños. Ich glaube, da war Elektronik dabei, und die Bassklarinette von, gespielt von Rogio Bolaños, hat man ja ganz gut gehört. Das ist ein Track, der in der ersten halben Stunde im Zentrum, also gefeatured praktisch in der Sendung wird. Und zwar das Album, von dem dieser Track ist, heißt The New Unusual und ist vor einem Monat erschienen bei Bandcamp, herausgebracht, zusammengestellt und auch angefragt, also die Komposition wurden angefragt von dem Ensemble Distract Fold Group, Die hatten verschiedene Musikerinnen und Musiker angefragt wegen Komposition, wegen Stücken, je nachdem, ob es mehr Richtung Field Recording, Improvisation, Komposition geht, kamen dann verschiedene Rücksendungen, die dann von den Musikerinnen des Ensembles gespielt wurden. Distractfold ist eine Gruppe von Interpreten, Komponisten und Kuratoren, die, so schreiben sie es über sich selber, die alle aus gemeinsamer Liebe, Leidenschaft und Interesse an der Musik und Kultur unserer Zeit handeln. Und zusammen bilden sie einen Zusammenhang von Ideen und Einflüssen, die zur einzigartigen Stimme und Identität des Ensembles beitragen. Sie spielen akustische, gemischte und elektroakustische Musik von Komponisten, mit denen sie Kooperationen und Freundschaften geschlossen haben. Und die Musik wurde ja in den letzten halben Jahr aufgenommen zu Hause von Distractfold zusammen mit der schon erwähnten Rogio Bolaños, Klarinetten, Live Electronic macht sie auch, dann Daniel Brew, E-Gitarre und performativer Elektronik, Alice Purton am Cello, Stimme und Live Electronic, und Linda Jankowska, Violine, Objekt Percussion und Live Electronic. Und gemischt wurde das eben in Zusammenarbeit mit den eingeladenen Komponisten. Und da mache ich auch gleich weiter mit einem zweiten Track aus der CD The New Unusual. Das ist nun das Stück Lay, oder L-E-I, Lay, von Anna Korsum. Ha ha! Ja, das war das furiose Finale von einem Stück von Hannah Hartmann, das wir gerade hörten. Hannah Hartmann hat ein Stück ebenfalls für den Anlass des angefragten, ja, also für das Distract Fold Ensemble geschrieben. Und zwar hat das Stück den Titel Bug, also B-U-G. Und das würde interpretiert, performt von Linda Jankowska. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie da gespielt hat, aber ihre originären Instrumente sind Violine und weiter wird genannt Live Electronic und Object Percussion. Das war wahrscheinlich Object Percussion, aber nähere Informationen, um welches Material es sich handelte, das da die Klänge erzeugt hat, weiß ich nicht. Das hörte sich so ein bisschen nach Hartplastik oder sowas irgendwie in der Richtung an. Auf jeden Fall sehr direkt aufgenommen. Eine Spezialität von Hannah Hartmann, die gern mit auch Alltagsgegenständen wie Plastikfolien oder allem Möglichen, was Klänge macht oder wie nennt man das, so Gewindestangen und Schrauben und mit eben so ganz musikfremden Dingen sozusagen Klänge erprobt und rausfindet und die dann in so eine komponierte Zusammenhänge stellt und dann von Interpretinnen oder selbst das auch aufführt, was sie auch mal im Rahmen einer Präsentation des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg, ach, das war ja noch schon lange her, so ungefähr 10 Jahre, damals in der Blinzelbar im Frappant, also im tatsächlichen Frappant in der Großen Bergstraße gemacht hat. Und tja, das war jetzt eben eine aktuelle Komposition von Hannah Hartmann-Back. Und davor hörten wir von Anna Korsun Lay for Cello and Voice, interpretiert von Alice Purton. Und es geht gleich weiter mit einem Tape-Stück, also einem vorproduzierten Stück von Lee Fraser. Das ist eine Reihung, deshalb hat es auch den Zusatztitel 3 Ski, also SCII TENAV Number 3, und das ist eingespielt und produziert von Lee Fraser und komponiert auch. Thank you. Ja, nach dem elektronischen, pur elektronischen, geht es wieder weiter mit einer Mischung und diesmal ein Stück von Donald Sarsfield, Apart for Bass, Clarinet and Organized Sound, performed by Roger Bolaños. Thank you. Ein Stück von Donal Sarsfield, einem irischen Komponisten. Viel ist mir noch nicht bekannt über ihn, aber das kann sich ja bald ändern. Und es geht gleich weiter mit Ute Wassermann. Ute Wassermann, eher in Hamburg vielleicht, auf jeden Fall höchstwahrscheinlich eher bekannt als Donal Sarsfield, weil sie auch hier in Hamburg studiert hat und lange Zeit gelebt hat und auch schon des Öfteren hier aufgetreten ist. Ganz früher noch mit Querflöte und seit über, weiß nicht, 30 Jahren mit ihrer Stimme, mit ganz speziellen Stimmmöglichkeiten, die sie herausgefunden hat und ausgebaut hat. Und ein Stück von ihr ist auch auf diesem schon genannten Album The Unusual herausgebracht von der Distractfold Group bei Bandcamp, und das Stück hat den Titel, wo ist es denn, Go Between for Cello, Voice and Field Recordings. Komponiert von Ute Wassermann, performt mit von Alice Purton, also die Musikerin, die Cello und Stimme zu ihren Instrumenten erkoren hat, und Field Recordings bei Felix Blume, und das hören wir jetzt. Thank you. We are the birds that stay. So hieß das letzte Stück, komponiert von Santiago Diez Fischer und performt und eingespielt oder zusammen eingespielt und entwickelt mit Linda Jankowska, die Geige gespielt hat. Was dann Elektronik und so dabei ist, kann jeder raushören, konnte jeder raushören. Davor hörten wir von Ute Wassermann Go Between for Cello Voice and Field Recordings, performt von Alice Purton. Und das Stück von Santiago Diez Fischer war das letzte aus dem Album The New Unusual. Das Originalalbum hat 15 Tracks und gibt es bei Bandcamp, kann also käuflich erworben werden oder auch jeder einzelne Track, je nachdem. Anhören kann man sowieso bei Bandcamp, ist ja bekannt. Und ich finde, das ist eine lohnende Arbeit gewesen, die das Ensemble da vollbracht hat. Und ich gehe gleich weiter zu einem Musiker, der eher als Elektroniker und Trompetenspieler in den Klingding-Sendungen schon mal vorkam. Forb Graham, der auch vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahren hier mal gespielt hat, zusammen mit Birgit Uller und mir im vorderen Raum, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, hier im Gängeviertel, Forb Graham. Und ich bin auf ihn mal wieder gestoßen, weil es irgendwie neue Sachen gibt. Was wir jetzt hören, ist von diesem Jahr, aus diesem Jahr, von einer Konzertserie in der New Gallery Konzertserie am 16. Januar 2021 aufgenommen, also als Erstaufführung und performt von oder aufgeführt von Rose Trucker, Catherine Winterstein, die beiden spielen Violine, Ashley Gordon, Viola und Francesca McNeely, Cello, also ein Streichquartett, wofür Forb Graham eine Komposition geschrieben hat, eben das Stringquartett Number One, so habe ich es zumindest verstanden. Und klar, es gibt die Meinung von Johannes Kreidler zum Beispiel, wer Streichquartette schreibt, schreibt ab, aber vielleicht ist es ja gerade das Interessante, wer was abgeschrieben hat und was er nun ausgewählt hat beim Abschreiben und was daraus entsteht. Kann ja was originär Interessantes und Neues sein oder auch nicht Neues oder trotzdem gute Musik. Klar ist das Streichquartett so eine klassische Form, die auch so einen gewissen akademischen Nimbus hat. Aber so what? Ich finde es toll, dass Forb Graham sich daran gemacht hat, um das zu komponieren. Und jetzt hören wir das mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Von Forb Graham, das Streichquartett Nummer 1. Thank you. Thank you. Nach dem Streichquartett, String Quartet No. 1 von Forb Graham, nun ein bisschen älteres Stück, glaube aus 2015, Four Systems. Ich bin mir nicht sicher, aber nach dem, was ich in den Texten über das Stück gelesen habe, scheint es eine grafische Notation zu sein, nach denen das Quartett spielt. Und diesmal ist Forb Graham selbst dabei mit Trompete. Dann Kevin Frenette, Gitarre, Ryan McGear, Bass, Luther Gray, Schlagzeug. Und das Ganze wurde im März 2015 aufgeführt in Washington. Four Systems. Thank you. Thank you. Ja, da endet der abrupt das letzte Stück. Ich weiß gar nicht, ob das so vorgesehen ist. Auf jeden Fall ist es jetzt hier so zu hören gewesen. Und zwar war das Coyote, ein akustischer Klangritus mit Michel Doneda Saxophone und Natacha Muslera Stimme. Also diese Bezeichnung habe ich jetzt entnommen einer Webseite, wo eben diese Stücke vorgestellt werden. Und da wird weiter ausgeführt zu den Gedanken um dieses Stück. Coyote ist zunächst eine Aktion von Joseph Beuys, vielleicht wissen es einige, der im Mai 1974 in einer New Yorker Galerie diese Performance aufgeführt hat, hatte aber, glaube ich, ein bisschen anderen Namen, fällt mir jetzt nicht ein. Okay, in der Künstler auf jeden Fall, also Joseph Beuys, eine Woche lang mit einem Kojoten zusammen in einem Raum verbrachte, der dann außen abgesperrt war durch ein Gitter, aber einzusehen war von dem Publikum. Und dann schreiben die beiden Michel Doneda oder andersrum Nachtacha Muslera und Michel Doneda, dass es eben diese Stückreihe eine Erfahrung des Zuhörens und von Räumen ist. Und dann geht es noch um Cartoons. Piep, piep, e Coyote, eine Reihe amerikanischer Cartoons, die 1972 in Frankreich auftauchten, und darum geht es auch. Und natürlich auch um die Kosmogonie der Eingeborenen Nordamerikas, bei denen der Kojote eine Art göttlicher Schlingel ist. Er steht im Zentrum der subversivsten Geschichten. Das sind also so die Gedanken, die die beiden sich drum gemacht haben. Michel Doneda, Sopransaxophonist, also er spielt so gut wie nur Sopransaxophon oder Sopraninosaxophon, seit den 80er Jahren aktiv in der Improvisationsszene in Toulouse, in Marseille und weltweit. Und er hat, glaube ich, vor 2 Jahren war das in Hamburg im Rahmen des Blood Edges Festivals gespielt, beim Stark Bewölkt Konzert im Künstlerhaus Faktor. Und ein außergewöhnlicher Sopransaxophonist auf jeden Fall. Und es gäbe viel über ihn zu sagen. Neu war mir Nachtacha Muslera, die Sängerin oder Stimmperformerin, die wir gerade gehört haben. Sie hat eine längere Zusammenarbeit mit Michel Doneda und hat auch schon verschiedene Zusammenarbeiten mit Catherine Junot, Jean-Luc Guinet, Eric Lacasa, Erikim, also und verschiedenen anderen, ist wohl, also mir ist sie noch nicht bekannt, ich glaube, in Hamburg hat sie noch nie gespielt, Nachtacha Muslera Stimme, die wir gerade gehört haben. Und es geht gleich weiter mit einem Duo, diesmal zwei Musiker, die meines Wissens aus der Schweiz kommen, einmal Jacques Demierre, der Klavier spielt, und Komponist und Improvisator ist, sowohl akustisch als auch elektroakustisch, und auch schon eine längere Geschichte in der improvisierten Musik hat, ebenso wie Hans Koch, mit dem er gleich zusammen zu hören ist, ein Holzbläser, mal den Begriff zu verwenden. Er spielt Klarinette, Bassklarinette, Kontrabassklarinette, Sopran- und Tenorsaxophon und seit den 90er Jahren auch Electronic Sampling and Sequencer. Und die beiden haben ein Stück eingespielt, das ein bisschen langen Titel hat. Ich glaube, ich kriege ihn gar nicht ganz zusammen. But we weren't prepared to enter the music hall, oder so ähnlich heißt das Stück, glaube ich. Und das hören wir jetzt. Thank you. Ja, das Duo hat den, also dieses Duo-Stück hat den kompletten Titel But We Weren't Prepared to Enter the Game of Musical Houses. Eine Duo-Aufnahme aus dem Jahr 2018. Ist dann erst ein Jahr später erschienen bei Bandcamp als Teil des Albums Incunabulum. Incunabulum, ein Herbal Concrete Disc. Die Nummer ist 1901 bei Bandcamp. Und das war Hans Koch, Reeds und Jacques Demierre, Spinett und Klavier. Und es geht weiter mit einem Gitarristen, John Russell. John Russell ist leider Beginn im Januar 2021 gestorben. Und das ist auch mit einem Grund, um ihn hier nochmal kurz vorzustellen. Ein Gitarrist, der ja schon seinen eigenen Stil denn gefunden hat. Am Anfang zunächst war er von Derek Bailey sehr beeinflusst und hat sich dann aber mit verschiedenen Mitmusikern dran gemacht, eine eigenständige Improvisationsästhetik oder Form zu entwickeln. Schon 1980 hat er in einer Band gespielt mit Günter Christmann, Mackie Nichols, Martina Altina, Paul Lovens und später dann mit John Butcher und Phil Durant. Und so geht es in verschiedenen Szenen weiter. Evan Parker war zum Beispiel ein wichtiger Mitmusiker. Also er war in Ensembles mit ihm. Oder Roger Turner, Phil Minton. Also die Bekannten und eben auch noch zum Beispiel Thomas Lehner oder Dorothea Schürch und auch Michel Donida, von dem wir vorher was gehört haben. Nun aber John Russell, Solo-Gitarre. Ein Stück von, das weiß ich jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall, nee, von 2008, Gitarre Solo. Thank you. Das war ein Solostück, eingespielt von John Russell im Jahr 2008. Und es geht gleich weiter mit einem Gitarrenstück. Diesmal für zwei Gitarren. Absichtlich komponiert von Karl-Heinz Essel. Und zwar hat es den Titel Deploração. Deploração, ein Lament for two Gitarren. For two Guitars, komponiert von Karl-Heinz Essel und gespielt von dem Gitarrenduo Ruben Matias Santorsa und Adrian Pereira. Karl-Heinz Essel schreibt dazu: Das Stück ist kein Duo im herkömmlichen Sinn, weder treten die Instrumente in einen musikalischen Dialog noch begleiten sie sich. Die beiden Gitarren spielen zusammen ein Meta-Instrument. Ja, und das hören wir jetzt. Das Meta-Instrument mit dem Titel Deploração. Ja, jetzt war ich gerade abgelenkt und das Stück ist auch zu Ende. Das Stück, das spezielle Stück, komponiert von Karl-Heinz Essel, Laments for Two Guitar, Deploração. Deploração, ein Stück, das eben mit den Möglichkeiten der Komposition etwas Neues entstehen lässt. Und es geht gleich weiter mit einem Stück, das vielleicht gar nicht so als Stück gedacht war. Es ist eine Improvisation von E.I. Jason Gibbs. Jason Gibbs lebt in Amerika und spielt akustische Gitarre. Sogar Nylonsaiten. Anscheinend ist das nicht so üblich. Und er hat ein Album eingespielt bei Bandcamp mal wieder, und zwar Wolves of Heaven, 14 Tracks und davon das Stück Osprey. Ja, wir sind schon in der letzten halben Stunde der Klingding-Sendung heute. Wieder aktuelle Musik mit aktuellen Tracks. Und der Track war ziemlich aktuell, vom Ende des letzten Monats erschienen bei Bandcamp Wolves of Heaven. 14 Tracks und eingespielt von E. Jason Gibbs, akustische Gitarren. Und wir hörten den Track Osprey. Zufällig hatte ich gerade nachgeguckt, ob es da eine Übersetzung gibt von Osprey und habe festgestellt, das heißt im Deutschen Fischadler. Okay, das wusste ich noch vorher nicht. Es geht gleich weiter mit einem Stück von, komponiert von Thorsten Papenheim. Das ist ein Musiker, der auch Gitarre spielt und komponiert und verschiedene andere Sachen macht. Unter anderem hat er jetzt ein Album komponiert, also die Stücke für das Album komponiert. Das Album ist sowohl bei Creative Services Recordings erschienen, als auch bei Bandcamp. Eine ganz gute Idee übrigens, weil CDs ja, sind so ein bisschen ein Auslaufmodell, aber Bandcamp ist relativ präsent im Bereich der digitalen Alben und das ist auch gerade erschienen, 19. März 2021, komponiert von Thorsten Papenheim. Das sind mehrere Stücke, einmal Nachtprogramm, Stück 1 bis 3, gespielt von Matthias Muche, Posaune, Achim Tang, Kontrabass und Philipp Subek, Piano und dann Syntax A, Johannes Tröntle, Violoncello und Axel Haller, Electric Bass und Syntax B, eingespielt von Elena Kakaliagu, Horn, French Horn und Evi Filippo, Percussion. Und ja, diese schon sehr eigenwillige Kammermusik, die Thorsten Papenheim da komponiert hat, mit relativ reduzierten, mit so einer Art von reduzierten Ästhetik oder, ja, die Begriffe sind natürlich alle immer irgendwie so belegt mit mit Assoziationen, die vielleicht gar nicht so ganz zutreffen, je nachdem, was von der Resonanz bei den Hörerinnen und Hörern dann erscheint oder aufscheint, wenn ich sie anspreche. Also, was heißt das, Reduktion? Wir hören einfach mal ein Stück und zwar Syntax A. Syntax A hat die Länge ungefähr auch 9 Minuten wie das Stück, wie einige andere Stücke auf dem und ist eben eingespielt von Johannes Tröntle, Violoncello und Axel Haller, Electric Bass. Thank you. Ja, vielleicht schaffen wir es noch, eine weitere Aufnahme davon zu spielen. Jetzt aber ein neuer oder ein anderer Track. Gerade vor circa einer halben Stunde hatten wir Jacques Demier im Duo mit Hans Koch gehört. Jetzt hören wir Hans Koch solo, aufgenommen bei einem Festival Akufen. Ich weiß leider nicht das Datum, aber das ist vielleicht auch gar nicht so ganz wichtig. Es ist wichtiger, die Musik zu hören. Und das können wir jetzt. Befolger, Delphmos, Agermos, Deimos, Deime, Helm, Ulmos, Black, U, U, A, Kel, Teig, Ich, I, U, O, U, Acht, Ascha, Rt, U, O, Rs, Gerta, Kereta, Karta, I, I, Lik, Rs, der Stern A, O, A, O, Fer, Far, Thor, Dar, A, O, Ag, Ag, Aglu, Agra, Ag, Ag, V, A, V, Vi, Avis, V, A, Av. Ja, das war Jacques Demierre Solo bei einem Festival. Das genaue Datum weiß ich nicht. Auf jeden Fall Klavier und Stimme, wie man gehört hat. Und zum Schluss noch ein weiterer Track von dem Album Hellerau. Das, ich glaube, das hatte ich vorher gar nicht gesagt. Das ist Album Hellerau. Das, also die Kompositionsarbeiten von Thorsten Papenheim, die zusammen erschienen sind einmal bei Creative Services Recordings, dem Label für aktuelle Musik, und dann bei Bandcamp, dass das Album Hellerau heißt, warum auch immer. Und gespielt hatte ich ja vorher Syntax A von Johannes Tröntle, Violoncello und Axel Haller, E-Bass, und nun spiele ich Syntax B von Elena Kakaliagu, Frenchhorn, und Evi Philippou, Percussion. Und das wird auch das letzte Stück sein. Electronic Jam ist hier schon am Aufbauen, und ich weiß nicht, wie sein Programm heute, oder deren Programm, sind zwei, die heute im Studio sind. Und es gibt Reggae. Oh, Reggae, Groove, sehr. Okay, das gibt es heute, und mal sehen, wann genau. Auf jeden Fall spiele ich die letzte Zeit noch Syntax B und verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern am Mikrofon, und moderiert hat heute Heiner Metzger. Die nächste Sendung ist am 21. Mai wieder von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0. Und wer mehr über die Sendung wissen möchte und sie vielleicht auch noch nachhören möchte, kann das in ein, zwei Tagen auf der Webseite www.hierunddahierunddah.de/klingding.html. Es findet sich alles da. Okay, schönes, angeregtes Hören und tschüss.